24,9. Und kein Zehntel Prozentpunkt mehr durften nordrhein-westfälische Verlage bislang an Regionalsendern besitzen. Die Watz Verlagsgruppe beispielsweise hält Anteile an NRW-TV. Genau 24,9%. Damit, so die geltende Rechtsordnung, der Verlag keine meinungsbeherrschende Stellung einnimmt. Ab Januar 2010 soll das neue Landesmediengesetz nun Verlagen den Zugang zu privaten Rundfunkanbietern erleichtern. NRW-Medienminister Andreas Krautscheid. Wir wollen die Rahmenbedingungen so anpassen, dass man neue Aktivitäten auch wirklich starten kann, sei es etwa im Bereich des digitalen Hörfunks oder etwa bei den Verlagen, die ja stark unter Druck sind. Die Verlage wollen sich zu Medienhäusern weiterentwickeln, im Internet aktiv sein, aber zum Beispiel auch im Lokalfernsehen, was dieses Engagement unter bestimmten Auflagen dann auch möglich machen soll. Nach dem Gesetzentwurf der NRW-Landesregierung dürfen Verlage bald kräftiger in Rundfunkanbieter investieren. Bis zu 30% ohne weitere Auflagen. Wenn durch die Fusion eine meinungsbeherrschende Stellung entstehen könnte, darf der Verlag die 30%-Marke nur überschreiten, wenn er folgende Bedingungen erfüllt. Das ist zum einen die mögliche Einrichtung eines Programmbeirates, der die Befugnis haben muss, sowohl über den Chefredakteur mitzuentscheiden, aber auch wichtige Änderungen im Programm zu genehmigen. Die andere Möglichkeit, die man wählen kann, sind sogenannte Drittsendezeiten. Das heißt, zu ganz bestimmten festgelegten Zeiten muss sich der Veranstalter dieses Fernsehprogramms gefallen lassen, dass Dritte in seinem Programm gewisse Inseln beliefern, auf die er dann keinen Einfluss hat. Auch das wirkt vielfaltsichernd. Krautscheid ist erleichtert und auch die Verleger sind froh. Sie sehen neue Möglichkeiten, ihre traditionellen Zeitungsverlage in moderne Medienhäuser umzuwandeln. Die Opposition im Landtag sieht das anders. Sie hält das Gesetz für zu kurz gegriffen. Die Vorlage berücksichtigt nicht, was die Entwicklung der klassischen Medien im Internet betrifft, sagt der medienpolitische Sprecher der NRW-SPD, Marc-Jan Eumann. Die Zufriedenheit kann ich nicht verstehen. Er hat 3 Jahre lang gebraucht, um das Landesmediengesetz zu novellieren, und statt der großen Reform ist, wie ich meine, ein Reformchen rausgekommen. Wie definiert man eigentlich meinungsbeherrschende Medienmacht? Die Programme der Lokal- und Regionalsender jedenfalls, so der Medienexperte und Journalist Rüdiger Heimlich, hätten sich ohnehin vorwiegend auf Unterhaltung spezialisiert. Es ist doch vermessen zu glauben, und da geht doch an der Realität des heutigen Medienkonsums völlig vorbei zu glauben, dass diese Programme, die sich über Werbung finanzieren, dass dort größere Sendestrecken entstehen werden, die wirklich journalistischer Natur sind und über die Meinungsmacht ausgeübt werden kann. Regulierung des Medienmarktes, Verbesserung des Jugendschutzes im Internet und Vorbereitung für die Umstellung auf digitalen Radioempfang. Das Gesetz bietet eine Fülle von Neuerungen. Aber auf der einen Seite gibt es langwierige Gesetzgebungsverfahren, auf der anderen Seite sich schnell wandelnde Voraussetzungen auf dem Medienmarkt. Rüdiger Heimlich sieht darin ein ungelöstes Problem. Ich hätte von Nordrhein-Westfalen erwartet, ein Gesetz, das sozusagen auch Vorbildcharakter für andere Landesmediengesetze gehabt hätte und das es ermöglicht hätte, sozusagen übergreifend Gesetzgebungs- und Regulationen zu finden, die diesen Dschungel von Staatsverträgen, von Landesmedienverträgen ein wenig lichtet.